Scheißegal, das Gesetz bedeutet nix für mich. Ich geb schon immer einen Fick drauf, was richtig ist. Ich hab ne große Fresse, auch wenn du ein Grizzly bist. Mein Freund, ich bin wie ich bin, Mann, es ist wie es ist. Ich hab ne Abneigung gegen Lehrer und ne 6 in Mathe. Ich hab's ihm einfach weggenommen, wenn er was Besseres hatte. Ich behalt alles für mich, ich geb nie ab. Ich scheiß auf Mitleid und Gefühl, ich geb'n Fiat. Ich bin unberechenbar, ich lass nicht mit mir reden. Ich hab kein Problem damit, die Kasse mitzunehmen und dir einen Tritt zu geben, wenn du mich stresst, du Penner. Wenn wir hier bei der Sekte regeln, dass wie echte Männer. Homeboy, ich kann es sehen, du würdest gerne sein wie ich. Du würdest alles tun für ein Leben aus meiner Sicht. Denn deins ist langweilig, du bist brav wie immer. Und ich geh ab, los, mach's mir nach, du Spinner. Ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben. Doch ich hab Geld, hab Frauen, hab Spaß und du musst immer noch Bahn fahren. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na und wer sagt was Schlechtes? Ich passe nicht in dein Konzept, egal, mir geht es. Pass du auf, hör mir zu, mach's mir nach, du Spinner. Ich bleib so wie ich bin, egal was ihr sagt. Mein Körper ist eine Ruine, denn ich nehm viele Drogen. Immer wenn ich high bin, mutiere ich zum Philosophen. Die Welt ist klein, denn ich betrachte sie von oben. Ich bin unerzogen, abgehoben, haut ab ihr Idioten. Ich trinke wie ein Loch, doch das ist meine Sache. Warum ist das ein Problem, weil ich's nicht heimlich mache? Ich bin immer ehrlich und ja, ich bin gefährlich. Ich nehm den Laden auseinander und tu so, als wär nicht. Ich hab keinen Respekt, ich bin zu keinem nett. Und wenn dein neues Handy weg ist, hab ich's eingesteckt. Ich bin ein Rüpel, ein Rowdy und ich kann Nerven sägen. Gib mir eine Glotze und ein Joint, ich brauch nicht mehr zum Leben. Man sucht mein Herz vergebens, ich kann keinem trauen. Das ist der Ernst des Lebens, erstmal einbauen. Ich schwing an der Lampe durchs Zimmer wie Tarzan. Ich bin der, vor dem sie dich immer gewarnt haben. Ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben. Doch ich hab Geld, hab Frauen, hab Spaß und du musst immer noch Bahn fahren. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na und wer sagt was Schlechtes? Ich passe nicht in dein Konzept, egal, mir geht es prächtig. Pass du auf, hör mir zu, mach's mir nach, du Spinner. Ich bleib so wie ich bin, egal was ihr sagt. Ich scheiß bewusst drauf. Wenn euer Kind versucht wie ich zu sein, dann lasst es machen. Man lernt nicht, dass Feuer heiß ist, ohne es mal anzufassen. Woher wollt ihr wissen, was gut ist, wenn nichts schlecht ist? Wenn nichts schön ist, bin ich auch nicht hässlich. Seid doch ehrlich, ihr wart doch auch mal jung und habt gekifft, oder woher kommen die Raucherlungen? Nicht so, als wenn ihr Engel wart, ihr habt Leichen im Keller, wie jeder andere, also seid leise, ihr Penner. Vertraut eurem Kind, ihr werdet nicht enttäuscht. Meine Mutter hat das auch geschafft und sie hat es nicht bereut. Du musst einfach das Kind in dir rauslassen, bis deine Kinder auf ihre Kinder aufpassen. Ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben. Doch ich hab Geld, hab Frauen, hab Spaß und du musst immer noch Bahn fahren. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na und wer sagt was Schlechtes?